Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hi, this is Sven Tasnadi, and you are listening to the Sunday Eve show on Color Radio. This is a Cargo Edition special. Hallo da draußen zur Sunday Eve Show, ein Spezial heute am 5. Sonntag im Monat November, dem 1. Advent. Eine Stunde Cargo Edition, ein junges Label aus Leipzig und hier im Studio der Dan Trastic, aka Fauli, für diejenigen, die ihn eher unter dem Spitznamen kennen. Hallo. Hi. Gut, eine Stunde mit dir hier im Studio und da werden wir unter anderem deine Arbeit näher beleuchten, beziehungsweise Cargo Edition, um was es da geht, wie lange es schon das Label gibt, die Philosophie dahinter und auch viel Musik, die der Sven Tasnadi beigesteuert hat. Genau. Eine Stunde Sven Tasnadi im Mix. Tracklisting dann liegt bei, sagen wir es so. Ja, Fauli, du heute hier mit einem ganzen Pack Platten und meintest, dir wäre es lieb, wenn wir auch ein paar verlosen. Genau, also ich habe ein paar für dich mitgebracht und ein paar für die Hörer. Sind nicht alle von Moonhaber, Cargo Edition. Es sind ein paar, die wir jetzt gerade im Büro hatten und da ist zum Beispiel eine von Sven Tasnadi dabei, Michael Melchner, Vera. Ja, noch ein paar alte, also alt ist gut. 3 Jahre alt. Ja, also das gibt es dann zu gewinnen und es ist eigentlich ein sehr schönes Paket, wenn man sich mal, wenn man vielleicht noch nichts davon gehört hat und sich mal einen Überblick verschaffen will. Wie wir die verlosen, das klären wir praktisch in den nächsten Minuten. Du hast jetzt schon einige Künstler angesprochen. Wie viele Künstler derzeit sind denn bei Cargo Edition? Also derzeit sind es eigentlich Echo House, Sven Tasnadi, Michael Melchner, die Vera aus Frankfurt und der neueste Markus Schatz aus Berlin. Sehr schön, das sind ja schon eine ganze Menge. Also sprich, es ist ein schicker Anfang. Wobei Anfang wäre natürlich jetzt die Frage, wann habt ihr begonnen? 2006 war das. Das war ja eigentlich damals so der Startschuss, dass irgendwie wir nach ein bisschen mehr diesen trippigen After Hour Sound gesucht haben. Der hat halt nicht, oder wir hatten halt viele Angebote mit so einer Musik und wir haben das alle gemocht, aber für Moon Harbor war es halt nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen einfach ein Sublabel und das ist dann Cargo Edition geworden. Und wie man ja mitkriegt, hat sich ja mittlerweile zu einem Minimalhaus-Label entwickelt, so ein bisschen. Du hast Moon Harbor angesprochen. Das hat man jetzt noch gar nicht erwähnt, dass Moon Harbor als Mutter von Cargo Edition eben auch angesiedelt in Leipzig und ich würde mal behaupten, als Begriff bekannter als das Sublabel Cargo Edition. Ja, schon. Also es ist halt mit Matthias Tanzmann als Chef quasi, ist es natürlich schon ziemlich einfach. Und es kamen ja schon viele, viele Platten raus, die eine Menge, wie will man es nennen, also ein bisschen Aufmerksamkeit erregt haben irgendwie. Also kleine Hits waren teilweise. Sowas wie zum Beispiel Santos dieses Jahr, die dann schon ein bisschen durch die Decke ging irgendwie. zu Moon Harbor. Denn wenn ich es richtig verstehe, steckt dahinter mehr als nur ein Label, sondern ist ja auch noch eine Booking-Agentur und fast schon eine Community. Genau. Also wir haben noch eine Booking-Agentur, also wo wir natürlich auch die meisten Cargo Edition Artists anbieten. Und wir haben momentan 10 Leute im Roster, wovon die Hälfte wirklich auch gut beschäftigt ist. Ein paar sind halt noch Newcomer, es dauert halt noch ein bisschen, aber gerade die ganzen Leute, die von Moon Harbor sind und teilweise auch von Cargo Edition, haben gute Bookings. Also geht vorwärts. Moon Harbor ist wie alt? Wir werden im nächsten Jahr 10. Also nächstes Jahr gibt es richtig viel zu feiern. ist Cargo Edition in dem Sinne natürlich recht spät entstanden. Und gibt es dafür noch eine spezielle Geschichte, wie es entstanden ist, beziehungsweise eine eigene Philosophie, dass es sich sehr von dem Moon Harbor Sound jetzt abkapselt? Ja, es sollte halt deeper sein. Also längere Tracks zum Beispiel waren am Anfang halt das Ding. Also das mal auch mal bis zu, ich glaube, 11 Minuten war so das Längste, was kam. Und das ist halt einfach irgendwie so eher das After Hour, das Deepe Ding ist irgendwie was mal, wo man auch mal was ausprobieren kann. Also nicht einfach nur Platten macht, ein bisschen mehr auf Nummer sicher geht, sondern einfach sagt, okay, das gefällt mir, das machen wir jetzt einfach mal und mal sehen, wie es funktioniert. Vergessen, wir wollten was verlosen. Genau. Sagen wir einfach mal, von wem kommt denn am Montag eine neue Platte auf Cargo Edition? Das wissen ja dann die zugehört haben oder sich mal, oder einfach mal ein bisschen nachgucken. Also ich gebe mal so als kleinen Tipp, wordandsound.net ist ziemlich gut, um es rauszufinden. Sehr schön, das ist eine gute Frage. Also es ist noch ein kleiner Tipp, also das ist auch die letzte, also die neueste Platte, die es da zu finden gibt von uns. Für diejenigen, die es wissen, die schreiben einfach eine Mail an mich, an die sandyeveshow@gmx.net und ich setze mich dann mit euch in Verbindung und sage euch einfach, ob ihr gewonnen habt. alle Releases, die veröffentlicht werden, erscheinen auf Vinyl? Momentan noch, ja. Wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert, aber im Moment schon, ja. Wir haben auch eine Menge Aufwand in zum Beispiel so Sachen wie Covergestaltung. Also es gibt zwar nur ein Einheitscover, aber das ist halt relativ gute Qualität und man erkennt sofort, wenn man sieht, dass das ist die neue Cargo Edition, alles klar. Ja, stimmt, Wiedererkennungswert ist wichtig, aber alle Tracks gibt es sicherlich auch noch als MP3 zum Download. Genau, also zum Beispiel wird es dann diesen Montag, also am 30.11. kommt ja auch die neue Markus Schatz quasi, oder die erste von ihm, und die wird zum Beispiel jetzt auch gleichzeitig als digital Download bei Beatport erhältlich sein und dann auch später bei anderen Shops, also wie iTunes oder What People Play. Habt ihr noch einen eigenen Shop mit Moon Harbor oder Cargo Edition? Nö, nicht wirklich. Also wir ab und zu, wenn mal jemand fragt, dann machen wir noch sowas. Es gibt zum Beispiel ein paar Sachen bei Discogs, also wo wir selber noch ein bisschen was verkaufen. Aber also demnächst wird es einen Shop geben mit T-Shirts und also so Merchandise-Kram. Mhm. Und da gibt's, also die T-Shirts werden sehr schön. Für Cargo Edition oder Moon Harbor? Für beides. Für beides. Naja, also sehr schön. Thank you. Ja, Fauli, du bist da ja auch ein Urgestein, würde ich sagen. Ich kenne dich noch aus Delirium in Chemnitz. Genau. Da hast du schon mit Platten zu tun gehabt, hast im Chemnitz-Umfeld als DJ aufgelegt. Mhm. Wie schaut denn dein Werdegang derzeit aus, beziehungsweise wie ich es mitbekommen, bist du ja vom Fauli zu Dan Twastic dann namentlich gegangen und momentan eben bei Cargo Edition tätig, produzierst selber, bist sicherlich noch selber als DJ aktiv und ich lasse dich jetzt einfach mal zu deiner Person, du als Künstler, reden und den Leuten einfach mal mitteilen, wo man dich hören kann, was du noch machst. Ja, also wie gesagt, du hast es schon angesprochen, ich habe ja in den 90ern angefangen, also schon relativ früh. War nicht einer der ganz ersten, aber so die zweite Generation irgendwie. Delirium war ein großer Punkt, unser eigener Club Les Solaires damals, also Sonnenmilch in Französisch, deswegen ist es wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Ja, und dann wurde Chemnitz, wie viele wissen, dann irgendwie so ein bisschen komisch. Also ich mag die Stadt schon noch, auch wenn sie nur aus Parkplätzen besteht und Parkhäusern, aber irgendwie, also die Clubszene wurde dort ein bisschen dünn. Also es gab noch einen 8. Mai und das brachte mich dann dazu, dann irgendwann 2004 nach Leipzig zu ziehen, weil es war halt nah dran an Chemnitz und Clubs wie die Distillery oder so haben es dann natürlich einfach gemacht, dahin zu ziehen, weil jedes Wochenende hast du eine gute Party, jedes Wochenende siehst du gute Leute irgendwie. Das hat schon irgendwie was gebracht, auch fürs Ego, fürs Musikmachen und was auch immer. Wegen dem Namenswechsel, das war halt eine mehr oder weniger lustige Geschichte. Also es ging halt darum, dass meine erste Platte 2003 mein erster Track auf einer Platte, nicht, dass Leute nach einer Platte von mir suchen, sondern es gibt nur einen Track auf einer Compilation. Die sollte auf Highgrade rauskommen und natürlich ist Fauli ein bisschen so international irgendwie ein blöder Name. Und dann kam halt irgendwie jemand mit der Idee, okay, nenne ich doch Dan Drastic, weil du dein Ding so drastisch durchziehst. Genauso eine blöde Idee, aber hat sich durchgesetzt und mittlerweile muss ich damit leben, den Namen angenommen zu haben. Ich meine, so schlimm ist er nie. Ich hätte jetzt fast gesagt, mit Fauli wäre genauso gut gewesen, weil ich kann die Leute schon vorher und wenn ich bedenke... Ja, zu dem Zeitpunkt war es nicht so. Doch, da nie? War ich gerade eh irgendwie halbwegs weg. Sagst du. Naja, doch. Also ich, ja, das war schon eine harte Zeit damals. Aber zum Thema Wechsel nach Leipzig kam mir doch jetzt gerade die Frage, warum du nicht ins schöne Dresden gekommen bist. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das hatte damit zu tun, dass ich ja Matthias schon eine Weile kannte. Und irgendwie dann haben wir uns ein paar Mal beim Auflegen getroffen und also irgendwie fand ich zu dem Zeitpunkt einfach Leipzig gut. Das hat sich ja dann auch ausgezahlt, weil nach 2 Jahren habe ich ja dann auch angefangen bei Moon Harbor zu arbeiten, wo ich ja bisher bin und also sehr schönen Job habe und genauso auch sehr viel auflege. Beziehungsweise, wenn man Sachsen nimmt, bleibt eigentlich bloß Dresden und Leipzig. Genau, also das sind die 2 Städte, wo es meist passiert. Also, ja. Also in Dresden passiert ja immer noch was, also so wie ich den Eindruck habe. Also ich habe zum Beispiel angefangen, in Dresden zu Techno-Partys zu gehen in die Fabrik. Das war im Grunde der erste Club, in dem ich war. Und dann ein paar Jahre später zu sehen, dass es halt irgendwie nur Disco-House-Partys gibt, war halt wirklich ein bisschen schlimm. Also dann ist man doch lieber in die Distillery gefahren, die definitiv auch eine schlimme Zeit hatte, also wo es auch sehr finster war im Laden, aber... Mittlerweile, also bin ja froh, ich bin ja auch ein Resident-DJ und es ist jedes Mal, wenn du da spielst, höllisch gut. Gibt es in Leipzig noch andere Clubs, die man jetzt nennen kann? Mhm. Ja, also ich spiele zum Beispiel noch, also bin noch Resident im Sweat Club. Aha. Das ist ein ganz kleiner Club, da passen vielleicht höchstens 300 Leute rein. Der ist auch in der Südvorstadt, also zentrumsnah und... Das Programm ist so schon sehr, sehr lustig, weil die machen eigentlich alles. Alles außer Hip-Hop. Die Freitage sind schon sehr elektronisch, also viel, viel lokale Leute, also wie gestern zum Beispiel Marco Fürstenberg. Oder also meine Abende halt, wo ich mir dann irgendwelche Leute einlade. Die Samstage sind dann schon sehr Indie, also sehr viel Gitarre, aber auch auf der anderen Seite so dieser New-Rave-Kram. Ich bin definitiv zu alt dafür, aber was da teilweise abgeht, ist schon echt sehr lustig. Das ist halt schon ein empfehlenswerter Laden, wo man da ist und mal was anderes hören will. Sehr schön. Und deine Abende, welche Musik wird denn da bevorzugt? Was spielst du? Welche Künstler lädst du ein? Ich spiele eigentlich, ja, spiele so Altern Deep House manchmal. Meistens. Also es kommt drauf an, also wenn es später wird und der Laden gut gefüllt ist, dann spiele ich dann schon sehr, also dann wird es schneller und also viel, ich weiß schon, wie man rockt. Also es wechselt halt irgendwie, aber es ist hauptsächlich Haus. Laden mir halt dann auch meistens so Leute aus meinem Umfeld ein, also die ich kenne halt irgendwelche Newcomer aus England oder so, halt mit denen man so zu tun hat übers Label und halt Freunde einfach. Ja, Newcomer ist ein gutes Stichwort, denn gerade du als Mitarbeiter bei einem Label, wie du schon sagtest, hast natürlich internationalen Kontakt und eben die Neulinge fördern bzw. auch neue Musik in die Stadt bringen und aufzuzeigen, dass es vielleicht noch anderes gibt. Siehst du dich da in der Vorreiterrolle? Also ich suche eigentlich eher dann nach spannenden DJs oder Leuten, also die ihr Handwerk beherrschen. Weniger nach neuer Musik, weil die gibt es eh nicht wirklich und wenn sie so genannt wird, ist es eigentlich meistens nur nerviger Krach. Ich finde halt irgendwie Leute, die mit Anfang 20 halt wirklich guten Deep House spielen, also mit Eiern und allem drum und dran, also was man so für Techno oder Deep House braucht oder was auch immer. Also dann finde ich es schon spannender als irgendwelchen intelligenten Kram. Nee, verstehe. Also ist ja auch wichtig, dass der Abend läuft und dass die Leute wiederkommen. Du erwähnst jetzt öfter schon Deep House. Gut, auf der einen Seite haben wir Cargo Edition, was den Sound repräsentiert, aber kannst du jetzt noch andere Labels nennen, die dich momentan beeindrucken, wo du sagst, die machen halt sehr guten Sound, den man als Deep House bezeichnen kann? Das ist gerade schwierig. Das Problem ist, dass momentan kommt eine Menge Musik raus, die Deep House genannt wird, aber eigentlich meistens eigentlich nur ein Loop ist, ein bisschen Percussion und so, aber also ein Label, das mich überrascht hat in letzter Zeit, war immer 1x1, weil die zum Beispiel angefangen haben, ein furchtbar trockenes Minimal-Label zu sein und so vor einem Jahr angefangen haben, House zu machen. Das ist zum Beispiel ziemlich lustig, aber ja, es sind eher Künstler, die mich gerade so ein bisschen, also wo ich ein bisschen begeistert bin, das ist zum Beispiel Chris Wetsworth oder so. Er kommt, glaube ich, also ist ein Ami auf jeden Fall, also irgendwie Detroit oder Chicago und der macht einfach großartige, dreckige Hausmusik. Deine Setgestaltung am Abend, richtest du das nach deinem Befinden, was du spielen möchtest, oder schaust du schon, was die Hörer da für gut befinden oder was Floorfüller sind, damit der Floor auch voll ist? Also mittlerweile ist es schon wichtig, dass man das auch tut. Also man sollte sich nicht verbiegen in irgendeiner Form. Also dass man jetzt, also dass ich jetzt, ich würde nie Elektrohaus spielen oder irgendwas in die Richtung. Aber ich spiele schon sehr, also wenn ich halt in einem großen Raum spiele, dann spielst du halt schon so Disco-Nummern irgendwie. Also so diese Klassiker wie DJ Sneak oder Basement Jacks zum Beispiel, gibt es ein paar lustige Sachen. Also ich freue mich halt eigentlich immer, einen Abend zu haben, wo ich alles spielen kann. Also wo du langsam anfängst und dann irgendwann halt noch die ganzen lustigen Floorburner-Nummer spielen kannst irgendwie. Apropos Weihnachten, wie du mir erzählt hast, gibt es da auch noch etwas, worauf du aufmerksam machen möchtest? Ja, und zwar, also es gibt ja eigentlich alle 2 Monate in der Distillery unsere Moon Harbor Flight, also es ist eigentlich unsere Moon Harbor Party ist. Und diesmal ist es halt, ist der Fokus schon auf Matthias, der auch selten da ist mittlerweile, aber auch auf unsere 2 Cargo Edition Jungs, Michael Melchner und Markus Schatz. Also Markus wird live spielen, Michi wird einen Anfang machen und dann kommen irgendwann Matthias und ich dann noch dazu zu einem kleinen Familienabend. Distillery, 26.12. Ja, Distillery, genau, du hast darüber gesprochen, da die Moon Harbor Flights regelmäßig und ich denke mal nicht nur jetzt am 26.12., sondern eben auch zu den anderen Terminen ein fast schon Muss, beziehungsweise ein Abend, an dem man gern dort feiern gehen kann. Ich denke schon, also die Leute, die da sind, die finden es eigentlich ganz gut. Frage ich doch jetzt einfach mal, weil es mir durch den Kopf schießt, wo man dich bzw. euch im Internet finden kann. Ja, und zwar, also ihr könnt gehen auf www.cargoedition.com, alles zusammengeschrieben. Ihr kommt auch auf eine kleine, noch etwas, einfache Startseite, wo man eigentlich nur die Releases sehen kann und ein paar Links zum Anhören hat und wird dann weitergeleitet auf die MySpace-Seite. Die wird aber öfter aktualisiert. Insofern ist das, also wir arbeiten halt einfach noch an einer richtig coolen, super Cargo Edition-Seite, aber das wird noch ein bisschen dauern. Wir sind auch bei Facebook. Ja, wie alle wissen, Facebook-URLs sind ein bisschen schwierig, aber einfach suchen. Einfach suchen. Es geht relativ einfach. Also es gibt eine Fanpage von Cargo Edition. Es gibt Fanpages eigentlich von all unseren Sachen. Twitter gibt's auch. Ja, natürlich. Von jedem Artist oder von Cargo Edition? Es gibt von Cargo Edition, es gibt von Moon Harbor, es gibt eigentlich alle Artists. Also die meisten haben jetzt eine Twitter-Seite. Für diejenigen, die jetzt Cargo Edition nicht finden, können auf die bekannte Sandy Eve Show MySpace-Seite gehen, beziehungsweise auf die Facebook-Gruppe und dann entsprechend weiter zu den Jungs von Cargo Edition oder zu Cargo Edition selber. Zeit ist rum. Faudi, ich danke dir, dass du da warst. Ja, kein Problem. Gern geschehen. Und ich hoffe, ihr da draußen habt jetzt die Informationen bekommen, die ihr wolltet zum jungen Label Cargo Edition. Bedenkt, ihr könnt noch etwas gewinnen. Hört nochmal rein. Die Frage war, Faudi, wiederhol es nochmal kurz. Was ist die nächste, beziehungsweise die am Montag erscheinende Platte? Also wir brauchen entweder den Namen der Platte oder den Namen des Künstlers. Genau. Ihr kriegt das raus. Ihr kriegt das raus. Schreibt einfach an sandyeveshow@gmx.net. Und ich sag jetzt an dieser Stelle nochmal danke für das nette Gespräch, für die Information, für die Geschenke. Und ich hoffe, euch hat auch der Mix vom Sven Tasnadi gefallen. Danke an dieser Stelle an Sven für die 60 Minuten. Ihr hört die Sandy Eve Show im Dezember wieder mit einem Advi-Spezial. Da kommt Dresden. Sollte bekannt sein bei euch. Ja, klar. Dolly. Man kennt sich doch. Ja, wir feiern Weihnachten den 4. Advent, 3. Sonntag im Monat Dezember. Für heute, dem 1. Advent, sage ich danke fürs Zuhören. Die Podcasts 2, ein mit Sui Lila, ein mit Cargo Edition, findet ihr dann auf soundcloud.com. Ja, möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, meine Eltern.